der Sommer, der Sommer, er wird gut, er wird gut, er wird gut. Sonne, Strand, Sommerglück, das Leben kehrt wieder zurück. Partys in der Bar und wir kommen uns nah. Es besteht durchaus noch Ansteckungsgefahr. Im Flieger, wieder dicht an dicht, sagen Goodbye Maskenpflicht. In der vollen Bahn fassen wir uns an, wovon ich nur dringend abraten kann. Wir gehen mit Freunden ins Restaurant und zum FC ins Stadion. Können die Oma sehen, zur Schule gehen. Erst nach Impfung 2 ab Tag 15. Egal ob Köln, Paris, Athen, es ist so schön ohne Covid-19. Wir gehen steil, endlich virenfrei. Aber nur mit FFP2, besser FFP3. Endlich wieder la vida, ab in den Flieger. Riskant. Mal in die Stadt und richtig shoppen und beim Swing mit Fremden poppen, wie es früher war, ohne Gummi klar. Da besteht sogar doppelte Ansteckungsgefahr. Keine Querdenker mehr, die schimpfen und alle wollen sich impfen. Krankenhäuser leer, PflegerInnen kriegen mehr. Frau Kebekus, wie schön das wäre. Endlich wieder bei Konzerten proben, nächtelang feiern auf Drogen, schnellen Dübel gebaut, der uns voll weghaut. Mit Verlaub, das war schon vor Corona nicht erlaubt. Endlich wieder la vida, ab in den Flieger. Heute feiern wir wieder la vida sin Corona. Der Sommer, der Sommer, der Sommer, er wird gut. Adios Corona. Er wird gut, er wird gut. Der Sommer wird gut. Der Sommer, der Sommer, der Sommer, der Sommer. Sorry, Frau Kebekus, wir müssen davon ausgehen, dass Corona für immer bleibt. Ich habe da gerade eine neue Harvard-Studie gelesen. Endlich wieder la vida, ab in den Flieger, nie wieder Fieber. La vida sin Corona, nie wieder Covid. Von Köln bis China, heute feiern wir wieder. La vida sin Corona. Der Sommer, der Sommer, der Sommer. Der Sommer wird gut, aber mit Einschränkungen.